Stand am Boden. Vorteil galten nur noch besetzter Methoden. Nie wieder soll Deutschland stark wie eins sein. Drum flößt man uns die Schuld auf den ein. Eine geschürte Ohnmacht über Generationen. Rest im Würgegriff, nimmer satt ab mit Stationen. Kreis in meiner Zelle. schönes Anblick auf 1000 Karat. Was von Größe, Männer der Tat. Göttlicher Ursprung, das Blut deiner. Thank you. Sonne heim. Wo dann Söhne kehren heim, durchstreichen die Pforten, ziehen heilig ruhmreiche Walhall. We'll be right back. Bande. Die Aburteilung der Besiegten mit Eichstatt zu erlassenem Recht. Folter, die das Mittel zum Zweck der Wahrheitsfindung hilfreicher Knecht. Der Ehre belaubt die Knochen des Schundes für Jahrzehnte hinter mir. Millionen sahen die Heimat nie wieder. Wer wolle oder lebenslang inhaftiert auf der Grundlage von Gesetzen, die zur Tatzeit nicht existieren. Ein Terror-Tribunal, Entsprechung der Schande. Ein Racheakt der Morgentaubande. Wieder vor uns sehen. Bilder verblichen und verstaubt, doch wir haben immer fest an unsere Freundschaft geglaubt. Ziehen die Jahre auch an uns vorbei. Bis hierher war es ein langer Weg, mit euch an meiner Seite ein wahres Privileg. Wir gehören zusammen, gehen durch dick und dünn, so wird es immer sein. Freunde für die Ewigkeit. Deutschland. auf euch herein. Für euren Volksverrat! angesagt, denn wir sind politisch nicht korrekt. Unsere Gesinge wollen sie ausmerzen, das Volk davon befreien. Doch so tief in uns verwurzelt, ewig standhaft unsere Reihen. Doch keine Gnade jenen Volksverhetzer, ihr jämmerliches Dasein fristet. Wir versprechen euch ein, ihr steht auf unserer Liste. So geschieht es wieder nach Urfeder Sitte. Es steigt erneut ein Anführer aus des Volkes Mitte. Das Werk zur Tat, wir stehen bereit. Es kommt der Tag, wir folgen dir bis zum Schluss. Wenn es sein muss, bis ins Grab. Stern ist unsere Treue, Eisern schon unser Herz. Wir folgen dir aufs Neue, Männer aus Eisenherz. Wir führen so alle auf den Kopf und tanzen. Präzise oder Hammer, Jäger, Blut. Auf zum schädlichsten Kämpfungsgruß. Fort mit euch Maden und Wanzen. Jetzt hier so alle auf dem Kopf rum tanzen. Hier kommt der Kammerjäger Blut. Auf zum schädlichsten Kämpfungsgruß. Fort mit euch Maden und Wanzen. Jetzt hier so alle auf dem Kopf rum tanzen. Präsiv war unerwünscht, ich kann es nicht mehr sehen. Den Heuschrecken leben. Von dem, was sie steht.

still bis zum Sonnenlicht. Treue bis in den Tod. Wir haben hier reiche nicht. Vermutlich kalte Winter toben. Wollen wir es auf neu geloben. Wir stehen in Deutschland.